بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, im Namen Allahs des Alabamas, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich möchte euch heute einen Hadith erzählen und den Prophet, den man aus diesem Hadith unter anderem profitieren kann. Und zwar geht es um eine Überlieferung, in der einer der Tabi'in, Zir ibn Hubaysh, nach Damaskus ging zu einem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hieß Safwan ibn Assal. Und als er zu Safwan ibn Assal kam, sagte er, warum bist du gekommen? Er sagte, ich bin gekommen, um nach Wissen zu streben. Daraufhin hat ihn Safwan ibn Assal empfangen und gut behandelt und ihm gleich eine Frohbotschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam verkündet, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel schickt zu demjenigen, der nach Wissen strebt, und dass die Engel aufhören zu fliegen und ihre Flügel senken und zu den Sitzungen gehen, an denen Allah subhanahu wa ta'ala gedacht wird und wo Wissen über den Islam verbreitet wird. Und er ist gekommen, um eine einfache Sache zu fragen. Diese Kilometer, die er hinter sich hat, nur um zu fragen, wie ist das eigentlich, wenn man Ledersocken trägt? Darf man darüber streichen oder darf man darüber nicht streichen? Und dann sagte er, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass man 3 Tage lang als Reisender über seine Socken streichen darf und 1 Tag lang auf seine Socken streichen darf, wenn man sesshaft ist, dass man nicht auf der Reise ist. Und Safwan ibn Assal radiallahu anhu erzählt weiter, er sagt, wir saßen einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Als wir mit dem Propheten waren, kam ein Beduine rein, und der Beduine schrie mit schroffer und lauter Stimme, Muhammad, wo ist Muhammad? Er will Muhammad reden. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie man den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam anspricht. Nur wir wissen, dass die Leute, die nicht in der Stadt leben und nicht bei den Gelehrten sind und die weit weg leben, die haben natürlich bestimmte Regeln nicht gelernt, was Allah im Koran gesagt hat. Allah hat verboten, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Sahabe, den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seinem bloßen Namen ansprechen. Und er kam rein und sagte, Muhammad, daraufhin antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einem ebenbürtigen Ton, also genauso laut und auch in der gleichen Art etwa, und sagte, bitteschön. Und der Grund, wie die haben die Gelehrten gesagt, ist nicht etwa, damit er, das Gleiche zurücksagt, um ihm zu zeigen, dass man sowas nicht macht. Das kann auch ein Grund sein, aber eine wichtige Sache ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gedroht, diejenigen Menschen, die ihre Stimme heben über die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genauso geantwortet, damit eben seine Stimme nicht zu hoch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wer so etwas macht und in heutiger Zeit einen Hadith einfach verwirft oder ähnliches, dessen Taten, Gott bewahre, werden nämlich zunichte gemacht. Das sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Hujurat sinngemäß. Und Zir ibn Hubaysh fragte den Safwan radiallahu anhu weiterhin, hast du auch was anderes gehört über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hat er irgendwas gesagt über das Thema Liebe, über die Zuneigung? Er sagte, jawohl, ich habe gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Mensch wird zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, war ein Hadith, Anas sagt darüber, es gibt keinen Hadith, über den wir uns mehr gefreut haben, als über diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Anas radiallahu anhu, und ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar, und ich erhoffe mir bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mich mit ihnen zusammen versammeln lässt, auch wenn ich nicht das Gleiche getan habe, so wie sie. Entscheidend ist aber bei dieser Liebe von Anas für die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch dieser Wüstenaraber, der Beduine, der diese Frage gestellt hat, ist, dass sie natürlich was geleistet haben. Sie sind gekommen, sie haben nach Wissen gestrebt, sie haben gefragt, wie sie zu handeln haben. Er hat man würde so sagen, Lappalie ist es aber nicht. Er hat eine einfache Sache gefragt, und zwar, wie macht man seine Gebetswaschung richtig, beziehungsweise wie macht man, das streicht man korrekt über seine Ledersocken. Denn es gibt heutzutage Menschen, die sich zu schade sind, zu einfache Fragen zu stellen. Und es kann sein, dass er Zeit seines Lebens, jahrzehntelang in seinem Leben, sein Wudu nicht richtig ausführt. Und ich habe vorhin auch gesagt, es kann sein, dass manche Leute, und das ist ein bekannter Fehler, dass sie zum Beispiel streichen über ihre Socken oder über ihre Ledersocken, ohne vorher Wudu gehabt zu haben. Und dann, das gilt natürlich nicht. Man muss Wudu haben, danach erst die Socken anziehen. Und danach, wenn man Wudu macht, darf man darüber streichen. Oder andere Leute zum Beispiel, sie waschen sich und dann beim Wudu, nachdem sie ihr Gesicht gewaschen haben, waschen sie ihre Hände nicht von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen, sondern ab den Fingergelenken bis zum Ellbogen. Und das ist natürlich falsch. Bei keinem Gelehrten der Welt darf man das. Das ist der Wudu ungültig und dementsprechend auch natürlich das Gebet ungültig, auch wenn man da jahrelang da eben nach gebetet hat. In diesem Hadith gibt es viele Dinge, unter anderem Anstandsregeln, wie wertvoll es ist, mit Gelehrten zusammen zu sein, wie wertvoll es ist, yani, dass es Wissen gibt, dass man erst aus dem Gelehrten herauskitzeln muss. Da wartet man nicht, bis der Gelehrte einem etwas erzählt, sondern man hat selbst Fragen und dann kommt man plötzlich diese ganzen Schätze aus diesem Mann heraus. Und noch viel mehr als das und all dies, liebe Geschwister, in einer einzigen Sitzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in einer einzigen Sitzung mit Safwan ibn Assal. Wie ist es dann mit einem Mann wie Safwan ibn Assal, der 12 Feldzüge mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgemacht hat, einem Safwan, der nicht eine Sitzung mit dem Propheten mitbekommen hat, sallallahu alaihi wasallam, sondern viele Sitzungen und viele Feldzüge und viele Freitagspredigten und viele Vorträge vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Zweifellos ist er ein Schatz, der in sich viele verborgene Schätze beinhaltet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesen Sahaba auferstehen lassen, unsere Liebe zu ihnen stärken, sodass diese wenige Taten, die wir gemacht haben, ergänzt werden durch unsere Liebe zu ihnen, damit wir mit ihnen zusammen auferstehen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.